8. Demografie und Bevölkerungspolitik. Mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist. Frommt's den Schleier aufzuheben, wo das nahe Schrecknis droht? Nur der Irrtum ist das Leben, und das Wissen ist der Tod. Friedrich Schiller, Cassandra. Das generative Verhalten einer Gesellschaft wird grundsätzlich bestimmt von ihrem Entwicklungsstand und Modernisierungsgrad. Mit der Industrialisierung setzt in allen Staaten bzw. Volkswirtschaften die gleiche Entwicklung ein. Sinkende Kindersterblichkeit und steigende Lebenserwartung bewirken zunächst einen starken Anstieg der Bevölkerung, der nach einigen Jahrzehnten infolge geringerer Geburtenraten abgebremst wird. Eine stabile oder nur noch langsam steigende Lebenserwartung und eine stabile Nettoreproduktionsrate münden dann in einen langfristigen Entwicklungspfad, für den der Anstieg des Durchschnittsalters und bei einer Nettoreproduktionsrate unter 1 die permanente Schrumpfung der Bevölkerungszahl typische Merkmale sind. Unterschiedliche Staaten scheinen sich trotz vergleichbarer Lebensverhältnisse dennoch auf unterschiedliche Nettoreproduktionsraten einzupendeln. Es ist eine Diskussion darüber im Gange, ob die Zeit der besonders niedrigen Nettoreproduktionsraten von 0,65 und weniger vorbei ist oder ob es eine quasi natürliche Untergrenze des Fruchtbarkeitsrückgangs gibt. Das mag dahingestellt bleiben. Schwankungen hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Für Deutschland jedenfalls zeigt die nähere Analyse, dass ein Wiederanstieg der Geburtenrate nicht erkennbar ist. Das Muster von zunächst fallenden Sterblichkeitsraten und erst später sinkenden Geburtenzahlen vollzieht sich überall auf der Welt. Wegen des zeitlichen Vorsprungs von Europa und Nordamerika in der Industrialisierung stieg zuerst deren Bevölkerung stark, ist aber jetzt, sieht man von Migrationseffekten ab, in eine Phase der Stagnation bzw. des Sinkens der Bevölkerungszahlen eingetreten. Die UNO erstellt seit Mitte der 50er Jahre regelmäßig Prognosen zur Entwicklung der Weltbevölkerung und hat dabei in der Summe erstaunlich richtig gelegen. Für die Entwicklung der Bevölkerung ist neben der Änderung der Lebenserwartung der entscheidende Faktor die Entwicklung der Zahl der Töchter pro Frau, die sogenannte Nettoreproduktionsrate. Denn nur Frauen können ja Kinder gebären. Wenn dieser Wert auf 1 zusteuert, ist die Bevölkerungszahl einer Gesellschaft langfristig stationär, auch wenn sie wegen des hohen Anteils junger Menschen zunächst noch weiter wächst. Anfang der 50er Jahre wurden im Durchschnitt der Weltbevölkerung pro Frau 1,66 Mädchen geboren, also war jede Generation um die Hälfte größer als die vorhergehende. Für Europa lag diese Kennziffer Anfang der 50er Jahre bei 1,17. Für Deutschland, bedingt durch die Kriegsfolgen, allerdings nur bei 0,85. Das westliche Asien, auch als der Nahe und Mittlere Osten bezeichnet, hatte Anfang der 50er Jahre eine Nettoreproduktionsrate von 2,17. Im Jahr 1950 lebten dort 51,5 Millionen Menschen. Also weitaus weniger als in Deutschland, das damals 68,4 Millionen Einwohner hatte. Heute leben im westlichen Asien 233 Millionen Menschen, 2050 werden es 372 Millionen sein. Ähnlich ist die Entwicklung in Afrika, das Anfang der 50er Jahre eine Nettoreproduktionsrate von 1,92 hatte, die bis heute nur unwesentlich auf 1,78 gesunken ist. Die afrikanische Bevölkerung wuchs von 227 Millionen Menschen im Jahr 1950 auf heute 1,033 Milliarden, hat sich also in 60 Jahren knapp verfünffacht. Die UNO geht von einer weiteren Verdopplung in den nächsten 40 Jahren auf knapp 2 Milliarden Menschen aus. Weitgehend parallel zu Afrika verläuft der Trend in den am wenigsten entwickelten Ländern. In der UNO-Abgrenzung ist das die Gruppe der wirtschaftlich besonders erfolglosen Entwicklungsländer. Der größte Teil dieser Länder liegt in Afrika. Diese Gruppe hatte Anfang der 50er Jahre eine Nettoreproduktionsrate von 1,81 und hat jetzt immer noch eine von 1,73. Die Bevölkerungszahl stieg dort von 200 Millionen im Jahr 1950 auf heute 856 Millionen. Sie wird sich nach der UNO-Prognose bis 2050 auf 1,67 Milliarden verdoppeln. Wirtschaftliche Erfolglosigkeit und soziale Rückständigkeit sind wesentliche Antriebe für hohe Geburtenraten. Wir sehen in China, mittlerweile auch in Indien und zahlreichen anderen Entwicklungsländern, dass wachsender Wohlstand die Netto-Reproduktionsrate sinken lässt. Ohne die großen Entwicklungserfolge in weiten Teilen der Welt wäre die mittlerweile zu beobachtende Verlangsamung des Wachstums der Weltbevölkerung nicht eingetreten. Die Bevölkerungsentwicklung in Afrika sowie im Nahen und Mittleren Osten ist für Europa besonders bedeutsam, weil inzwischen 90% aller Einwanderer nach Europa aus diesen Gebieten kommen. Doch wie hoch diese Migrationsraten auch immer sein mögen, sie können niemals hoch genug sein, um eine wirkliche Entlastung in den Herkunftsländern zu bewirken. 2010 stehen den 7,7 Millionen Geburten in ganz Europa und den 650.000 Geburten in Deutschland über 40 Millionen Geburten in Afrika und dem westlichen Asien gegenüber. Wenn sich nach der Prognose der UNO die Bevölkerung dort in den nächsten 40 Jahren nur verdoppelt, dann deshalb, weil die UNO in diesen Ländern eine positive wirtschaftliche Entwicklung und damit einen starken Rückgang der Nettoreproduktionsrate auf 0,95 im westlichen Asien und auf 1,08 in Afrika unterstellt. Die aktuelle UNO-Prognose ergibt, dass die Nettoreproduktionsrate der Weltbevölkerung bis 2050 auf 0,95 fallen wird und somit das Wachstum einige Jahrzehnte später ausläuft. Über die Hälfte des bis 2050 noch zu erwartenden Bevölkerungswachstums entfällt auf Afrika und das westliche Asien und betrifft Europa damit viel unmittelbarer als etwa das Bevölkerungswachstum in Fernost und Südamerika. In den letzten 60 Jahren ist die Weltbevölkerung von 2,5 auf 6,9 Milliarden Menschen gewachsen. Bis 2050 wird sie um weitere 2,2 Milliarden auf 9,1 Milliarden zunehmen. In diesem Wachstumsprozess verschieben sich die Gewichte gewaltig. Noch 1950 hatte Europa einen Anteil von 22% an der Weltbevölkerung. Jetzt sind es noch 11,6%. Und 2050 werden es 7,5% sein. Der Geburtenanteil Europas ist auf 5,7% gefallen, der Anteil Afrikas auf 25,8% gestiegen. Der Geburtenanteil des westlichen Asiens hat in den letzten 60 Jahren von 2,6% auf 3,9% zugenommen. Bevölkerung ist auch nicht gleich Bevölkerung. Das mittlere Lebensalter liegt heute in Europa bei 40,2 Jahren, in Deutschland sind es 44,3 Jahre, gegenüber 25 Jahren im westlichen Asien und 19,7 Jahren in Afrika. Bis 2050 wird das mittlere Alter in Europa auf knapp 47 Jahre gestiegen sein und in Deutschland sogar knapp 52 Jahre betragen. Der durchschnittliche Afrikaner wird es dann immer noch nur auf 28 Jahre bringen, ein Bewohner des westlichen Asiens durchschnittlich auf 36 Jahre, so alt wie der durchschnittliche Deutsche 1950 war. 2050 werden 27,4% der Europäer und 32,5% der Deutschen 65 Jahre oder älter sein. In Afrika wird diese Quote bei 7,1 und im westlichen Asien bei 13,4% liegen. Die von mir genannten Prognosezahlen entstammen der sogenannten mittleren Variante der Bevölkerungsprognose der UNO. Sie unterstellen für Europa eine jährliche Einwanderung von 900.000 und für Deutschland eine von 110.000 Menschen. Ferner wird angenommen, dass die Nettoreproduktionsrate wieder deutlich steigt. Von 0,71 auf 0,87 im europäischen Durchschnitt und in Deutschland von 0,64 auf 0,82. Der Wiederanstieg der Nettoreproduktionsrate ist sicherlich wünschenswert, aber nach 40 Jahren stabiler Abwärtsentwicklung wenig wahrscheinlich. Auch der in der UNO-Prognose unterstellte starke Rückgang der Nettoreproduktionsrate in Afrika und den am wenigsten entwickelten Ländern ist als sehr optimistisch zu bewerten. Es könnte durchaus sein, dass die Bevölkerungszahl in der entwickelten Welt stärker abnimmt und in den Entwicklungsländern stärker wächst als von der UNO unterstellt.